Frequency. Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen zu Frequency und einer Stunde freie Musik aus dem Netz mit Christian Grasser am Mikrofon. Hallo. Was gibt's in dieser Stunde? Nun ja, es wird zumindest keinen musikalischen Jahresrückblick geben auf das Jahr 2010 und auch keinen Ausblick auf das kommende Jahr. Und auch mit Weihnachten hat diese Sendung nicht wirklich was zu tun, aber man könnte einen weihnachtlichen Zusammenhang durchaus herstellen, wenn man denn wollte, denn es geht um Geister. Es gibt aber nicht nur Geistermusik, sondern auch eine Geistergeschichte. Aber dazu später mehr. Den Anfang machen Death and Vanilla aus Schweden, die hier Maschinengeister besingen. Wir hören Ghosts in the Machine. Thank you. Death and Vanilla aus Malmö, Schweden waren das mit dem Track Ghosts in the Machine. Der Auftakt zu einer Stunde Geistermusik, oder vielleicht sollte man sagen Musik über Geister, das ist glaube ich passender. Der nächste Track lief sogar schon mal in einer früheren Sendung hier. A Ghost of a Chance von dem ukrainischen Komponisten und Remix-Künstler Hanely. We'll be right back. Hanely mit A Ghost of a Chance. Toller Song, der durch Gesangssamples der wunderbaren Billie Holiday perfektioniert wird. Von der ukrainischen Interpretation toter Jazzlegenden kommen wir nun zu Musik, die man als hypnotischen Soundscape-Beat bezeichnen könnte. Die Rede ist von einem jungen Musiker namens Shlomo aus San Francisco. Wir hören Ghosts Part 2 von seiner Shlo-Fi EP, erschienen bei Era Broadcast. Thank you. Ghost Disco von Loqua aus Chicago. Um Geister geht's heute in dieser Stunde hier auf Byte FM. Und ich habe vorhin ja Geistergeschichten versprochen und genau die gibt's jetzt. Und zwar von Mo Hackett. Er ist Parapsychologe, Privatdetektiv und Personenschützer. Man könnte auch Geisterjäger sagen. Die Geschichte dieses Mannes wird in einem Hörspiel erzählt und das ist ein ganz besonderes Hörspiel, denn es entstand im Netz. Skriptautoren, Sprecher und Musiker koordinierten sich übers Netz. Deshalb bezeichnen die Macher ihr Hörspiel auch als Social Media Hörspiel. Und weil es eben auch um Geister geht, hören wir einen kurzen Ausschnitt aus Mo Hackett und das Gemälde des Schreckens. Ich bin nicht unbedingt die Art von Privatdetektiv, die man engagiert, wenn man den Verdacht hat, dass der Partner fremd geht oder einen das Dienstmädchen beklaut. Ich denke, dass ich einen gewissen Ruf habe, nämlich den, ein Mann für ganz bestimmte, ganz gewisse Fälle zu sein. Wenn also ein Ghul ihre Familiengruft plündert oder ihr untoter Schwager sie heimsucht, Poltergeister in ihrer Waschmaschine hausen oder Teufelsanbeter ihre Katze geopfert haben, dann scheuen sie sich nicht mehr, ihre Geschichte zu erzählen. Ich habe, weiß Gott, genau in diesem Büro noch weitaus merkwürdigere Geschichten gehört. Und bei meiner Sammlung seltener Sherrys schwöre ich, dass ich noch nie jemanden ausgelacht habe oder gar weggeschickt. Ganz egal, wie absurd die Geschichte klingt. Julianne Sommers, meine neue Klientin, hatte meine Telefonnummer über eine der üblichen Quellen bekommen. Eine Empfehlung von früheren Klienten, ein schweigend weitergereichtes Visitenkärtchen von der Kartenlegerin oder einfach auch meine Anzeige im Telefonbuch. Mo Hackett, Parapsychologe, Privatdetektiv. Personenschutz diskret, in speziellen Fällen. Mo Hackett und das Gemälde des Schreckens, ein Social-Media-Hörspiel, das im Netz entstand und dort auch frei veröffentlicht wurde. Den Download gibt's auf mohackett.de. Links dorthin gibt's natürlich aber auch bei uns, und zwar auf byte.fm/magazin. Wir bleiben bei geistreicher Musik sozusagen. Weiter geht's mit Betacut aus Russland. Die Band macht sehr eigensinnige Musik, die man vielleicht am besten als Glitch Indie-Tronic bezeichnen könnte. Wir hören Spectral Ghosts. We'll be right back. Beta Cut mit Spectral Ghosts erschienen ist dieser Track als Single auf dem russischen Netlabel Mimonot.net. Von Russland geht's nun auf ins Vereinigte Königreich und zwar zu Red Box Recorder. Bei diesem Projekt fällt eine musikalische Einordnung ebenso schwer wie bei dem eben gehörten Track von Beta Cut. Elektronische Elemente, sphärische Klangebenen, vertrackte Hip-Hop-Beats und sich wiederholende Melodien zeichnen die Musik aus. Insgesamt klingt das alles ziemlich bunt. Wahrscheinlich ein Grund für den Albumtitel Color Codes. Wir hören den Opener des 2008 erschienenen Albums Ghost Trio. Red Box Recorder aus den UK war das mit Ghost Trio. Hinter diesem Projekt steckt ein gewisser DJ Particle Fusion. Das Color Codes Album, von dem der eben gehörte Geistersong stammt, ist die zweite Veröffentlichung des Briten und als freier Download zu finden bei dem Netlabel acroplane.com. Nun machen wir einen Sprung nach Deutschland, nach Frankfurt, um genau zu sein, denn dort gibt es ebenfalls einen DJ und Musiker, der sich den Geistern widmet, Robert von Klitzing, alias Klitbeats. Wir hören Talking to a Ghost, den Opener seines Instrumental-Hip-Hop-Albums A Thing or Two. Thank you. Byte FM. In eigener Sache. Es soll ja wirklich vorkommen, dass man hier mal eine Sendung bei Byte FM verpasst hat. Aber das ist gar kein Problem mehr. Ins Archiv einloggen und die Sendung per Mausklick starten. Das geht allerdings nur kostenlos für alle Freunde von Byte FM. Also werdet Mitglied in unserem Förderverein. Anmelden über Freunde von Byte FM hier auf unserer Homepage von Byte FM. Camp Z aus Paris waren das mit ihrem Beitrag zur Geistersendung heute, Ghost Boat. Wer es noch nicht gemerkt hat, alle Songs heute drehen sich um Geister. Einer meiner absoluten Favoriten-Tracks kommt jetzt und zwar auch von einer französischen Band, Chapi Chapeau et les Petites Musiques de du Pluie. Ein merkwürdiger Name von einer Band, die ebenso merkwürdige Musik macht. In dem folgenden Stück beschäftigt sich die Band mit Geistern von Zeichentrickmonstern. Wir hören The Ghosts of Cartoon Monster. I don't meeting friends, and probably me in the end. But the fire will be bright and hot for years. Bright and hot for years. FM. Bye. die wunderbare Laura Stevenson, die selbst bei einer Telefonaufnahme noch ganz bezaubernd klingt. Holy Ghost sang sie da eben, und zwar in der sogenannten Switchboard Session. Das ist ein Online-Magazin, das Künstler interviewt und Songs der Künstler als freien Download veröffentlicht. Das Besondere, jeder Song wird per klassischer Festnetz-Telefonleitung aufgezeichnet. Und damit ist quasi der ruhige Teil dieser Sendung eingeleitet, denn jetzt folgen Klänge, die Aufmerksamkeit benötigen. Zum Beispiel Musik von einem gewissen Martin Henrik Gustafsson, einigen vielleicht besser bekannt als Boy Omega. Aus Schweden kommt dieser junge Mann und der macht ganz zauberhafte Musik. Wir hören sein Ghost Theme und können schon mal anfangen zu träumen, denn direkt im Anschluss geht's weiter mit Trent Reznor alias Nine Inch Nails und seinem Ghosts-Projekt. Thank you. Trent Reznor und seine Nine Inch Nails mit Ghosts One von dem 2008er Experimentieralbum Ghosts. Wenn man eine Sendung mit Geisterliedern aus dem Netz bestückt, dann darf dieses Album natürlich nicht fehlen. Links zu dem eben gehörten Stück und zu allen anderen Songs dieser Sendung gibt's bei uns im Netz auf byte.fm/magazin. Und nun ist die Zeit für die letzten beiden Geister dieser Sendung gekommen, denn die Geisterstunde hier bei Frequency ist so gut wie vorbei. Zwei kurze Stücke folgen noch, und zwar aus den musikalischen Exotenländern Rumänien und Bangladesch. Da wäre zum einen ein Rumäne, der wie ein Japaner klingt, Makunuchi Bento, und sein experimenteller Ambient Sound. Von ihm hören wir zwei mechanische Schneegeister, Two Mechanical Snow Ghosts, und im Anschluss Nabil Ahmed aus Bangladesch alias From Tau to Thousand und sein eigenwilliger Indietronic-Singer-Songwriter. Von ihm hören wir Leave Out the Ghosts. Und damit verabschiede ich mich. Wünsche tolle Feiertage, einen guten Start ins neue Jahr und viele, viele schöne Geister. Bis bald und vielen Dank fürs Zuhören, sagt Christian Grasse. FM. Thank you. what they call